بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ببقمت النام من الله صلى الله عليه وسلم من هاتشكات من البروفيت محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Okay, mit der Lautstärke habe ich keinen Einfluss darauf. Also ich kann nicht irgendwie lauter oder leiser stellen, da bitte ich zu Entschuldigung, geht nicht. Also technisch geht's, es gibt keinen Knopf zum lauter oder leiser machen. Wir beginnen, beziehungsweise machen Schalatala heute weiter im Kapitel über die Säulen des Wudu. Und wir waren angekommen, zuletzt haben wir gesprochen über das Streichen über den Kopf. Und wir haben gesagt, welcher Teil des Kopfes benetzt werden muss. Und wir haben ausführlich darüber gesprochen, welcher Teil des Kopfes benetzt werden muss. Und über die Ansicht gesprochen, dass manche Ulama sagen, man braucht nur einen Teil des Kopfes streichen. Ein Drittel des Kopfes nach manchen Gelehrten und die anderen Ansichten. Darüber haben wir im letzten Mal gesprochen. Heute werden wir inshallah ta'ala weiterreden über wo man beginnt und wo man endet. Wo man beginnt und endet, das heißt mit dem Streichen über den Kopf. Wir haben erklärt, dass das Streichen über den Kopf eine Säule des Wudu ist. Und wir haben auch erklärt, dass man über den gesamten Kopf streichen muss. Dann stellt sich die Frage, wenn man jetzt darüber streichen möchte, wo beginnt man und wo endet man? So heißt es im Hadith von Abdullah ibn Zayd, radiyallahu ta'ala anhu, Bada'a bimuqaddami ra'sihi hatta dhahaba bihima ila qafah, thumma raddahuma ila al-makan alladhi bada'a minhu. Er begann mit dem vorderen Teil seines Kopfes und fuhr bis zu seinem Nacken. Dann kehrte er zur Stelle zurück, von wo er aus angefangen hatte. Aus diesem Hadith ergibt sich aus dem Hadith, dass man am vorderen Teil des Haaransatzes beginnt, bis zum Nacken zurückgeht und dann wieder vom Nacken zurückgeht bis zur Ausgangsstelle, bis zum vorderen Haaransatz. Das ist die Art, wie man den Wudu bzw. mit dem Masch über den Kopf vollzieht. Und hier beantwortet sich auch die Frage, wie oft man über den Kopf streicht. Streicht man einmal im Kopf, zweimal im Kopf? Letztendlich streicht man einmal vom Voransatz vorne bis zum Nacken und vom Nacken wieder zurück. Man nennt das einmal streichen, und wenn man sagt zweimal, wäre es auch nicht verkehrt, aber letztendlich geht es darum, dass man es so macht wie im Hadith von Abdullah ibn Zayd radiallahu ta'ala anhu. Das ist die erste Ansicht unter den Ulama rahimahumullah ta'ala, und die haben das mit diesem Hadith begonnen. Die zweite Ansicht besagt, dass man vom Nacken aus beginnt und dort endet, also genau umgekehrt. Man beginnt vom Nacken nach vorne und von vorne wieder zurück. Und der Grund dafür ist, dass der Prophet alaihissalatu wassalam dass der im Hadith heißt es, فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ. Und dann heißt es, wenn man das Wort wörtlich übersetzt, bedeutet es, er fuhr mit den Händen nach vorne und nach hinten. Nach vorne und nach hinten. Und wenn man nach vorne führt, dann muss man von hinten anfangen. Und das wäre praktisch genau die umgekehrte. Aber richtigerweise, dieser Hadith wird erklärt durch den anderen. Also, dass er seinen Händen nach vorne fuhr und nach hinten, das steht außer Frage. Die Frage ist ja nur, in welcher Reihenfolge. Und dieser Ausdruck im Arabisch, فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ, kann sowohl in dieser Reihenfolge verstanden werden, als auch umgekehrt. Und es gibt manche Ausdrücke im Arabischen, die man umgekehrt versteht, als sie gesprochen werden. Das ist eine Sache. Es geht darum, dass in einem Gedicht heißt es, wo dieser Ausdruck auch so vorkommt und genau umgekehrt gemeint ist, ja, mikirrim mifirrim muqbilan mudbiran ma'an. Vielleicht die auch die kein Arabisch verstehen, muqbilan kommt von aqbala, Mud Biran kommt von Adbara. Und hier wird beschrieben, wie ein Pferd, versus, das Reittier, einen erneuten Angriff startet. Und dort heißt es Mikirin Mifir. Das heißt, er kehrt zurück und flieht. Er kehrt zurück und flieht. Aber es ist ja umgekehrt gemeint. Er flieht und dann kehrt er zurück. Und dann kommt dieser Ausdruck Muqbila Mudbiran. Ja, was das wieder zeigt, dass es, das Pferd geht auf den Feind zu und wendet sich vom Feind ab. Ja, das Zuwenden ist das Zurückkehren und das Abwenden ist das Fliehen. Ja, also lange Rede, kurzer Sinn, aber dieser Ausdruck ist wohl umgekehrt gemeint, weil auch die Überlieferung an sich sagt, er begann mit dem vorderen Teil seines Kopfes und kehrte ging bis zum Nacken und dann vom Nacken wieder zurück zum vorderen Teil. Wallahu tabarak ta'ala a'lam. Und außerdem ist es ja auch so, dass dieser Ausdruck an sich keine zeitliche Reihenfolge beinhaltet. Also wenn ich sage, Abdullah und Muhammad sind gekommen, dann heißt es nicht, dass Abdullah zuerst kommt, dann Muhammad. Ich habe gestern gegessen und getrunken. Bedeutet das, dass ich zuerst gegessen habe, dann getrunken habe? Nein. Ich war gestern beim Friseur und beim Arzt. Und so weiter und so fort. Okay. Manche Gelehrte erlauben beide Ansichten. Aber sowieso, also beides ist erlaubt, dass er nicht, das steht außer Frage. Die Frage ist, was ist die Sunna? Die Sunna ist, wie wir gesagt haben, gemäß dem Hadith von Abdullah ibn Zayd radiallahu ta'ala anhu. Tayyib. Die Gelehrten sind unterschiedlicher Ansicht darüber, ob der Prophet sallallahu alaihi wasallam einmal hin und zurück über die Kopffläche strich, damit die einzelnen Herrschen von beiden Seiten benetzt werden, oder ob er es als reine Ibadah tat. Die zweite Ansicht ist stärker. Daraus ergibt sich, wer eine Glatze hat, streicht genauso einmal bis zum Nacken und einmal wieder zurück, wie jemand, der Kopfhaare hat. Klar, weil wenn man sagen würde, es geht darum, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam die einzelnen Herrschen von beiden Seiten benetzen wollte, dann würde es ja für einen, der eine Glatze hat, entfallen. Und das ist nicht richtig, sondern auch der Glatze hat, muss über seinen Kopf streichen. Und zwar über die gleiche Stelle, wie auch jemand streicht, der Haare am Kopf hat. Und dass es dies eine reine Ibadah ist, das ist nämlich die Ausgangslage. Also der Prophet ﷺ vollzieht den Wudu und das sind Angelegenheiten, die wir logisch nicht nachvollziehen können. Und das ist ein Hinweis da, dass es ein Akt der Ibadah ist, ein reiner Gottesdienst ist. Nach der anderen Ansicht müsste man nur einmal über die gesamte Kopffläche streichen, weil es ja keine Haare zu benetzen gäbe. Also wenn man sagen würde, es geht darum, dass man dass der Prophet nach dem ersten Streichen ein zweites hat folgen lassen, damit die Haare beidseitig benetzt werden, dann bräuchte jemand, der eine Glatze hat, nur einmal streichen. Einmal streichen, weil es im Koran ist, heißt er wamsahu bi ru'usikum, das streicht über euren Kopf. Und einmal zurück dann wäre dann unnötig, weil er ja keine Haare hat. Aber richtigerweise ist es eine Ibadah und deswegen streicht er auch zweimal. Dann stellt sich die nächste Frage, streicht man über Nacken und Stirn? Streicht man über Nacken und Stirn? Gemäß der richtigeren Ansicht der Gelehrten wird nicht über den Nacken gestrichen. Obwohl dies über manche Sahaba radiallahu anhu überliefert wurde, doch gibt es darüber nichts Authentisches über den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Es gibt dazu folgende unauthentische Überlieferung. Amr ibn Ka'b sagte oder soll gesagt haben, ich sah den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, wie er einmal über seinen Kopf strich, bis er zum Qadal gelangte. So, das Wort Qadal, sagt der Überlieferer, ist der obere Teil des Nackens. Ist der obere Teil des Nackens. Okay. Bleiben wir mal bei dieser Überlieferung. Was ist das Problem an dieser Überlieferung? Ist gar kein Problem, denn wenn ich meinen Kopf über meinen Kopf streiche und sicher gehen möchte, dass ich über die gesamte Haarfläche gestrichen habe, muss ich zum oberen Teil des Nackens gelangen. Erst dann bin ich mir sicher, dass ich den Kopf gestrichen habe. Dass ich über die gesamte Haarfläche gestrichen habe. Wallahu tabarak wa ta'ala a'lam. Auch die Folgeüberlieferung ist unauthentisch. Mashu al-Raqabati amanun min al-Ghull. Über den Nacken zu streichen bedeutet Sicherheit vor den Fesseln am Tag der Auferstehung. Ebenso wird beim Streichen über den Kopf die Stirn nicht benetzt, weil auch das nicht authentisch überliefert wurde. Wir sind beim Streichen über den Kopf, dann stellt sich die Frage, wie sieht es aus mit dem Streichen über die Ohren? Zum Streichen über den Kopf gehören auch die Ohren. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ und streicht über den Kopf. Und der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte, أَلْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ die beiden Ohren gehören, oder die Ohren gehören zum Kopf. Und dieser Hadith wird über 8 verschiedene Sahaba radiallahu anhum überliefert. Dazu gehören Aisha, Abu Musa al-Ash'ari, Abu Huraira, Abu Umama, Abdullah ibn Zayd al-Ansari, Ibn Abbas, Ibn Umar und Anas ibn Malik radiallahu ta'ala anhum ajma'in. So, die Überlieferungen darüber sind unterschiedlich. Der über Aisha ist daif. Der über Abu Musa al-Ash'ari ebenfalls. Der über Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu ebenfalls. Der über Abu Umama ebenfalls. Der über Abdullah ibn Zayd al-Ansari. Ist die einwandfreiste laut Imam Zayla'i rahimahullah. Dann haben wir über Ibn Abbas, sie ist sahih laut Ibn Qattan. Dann haben wir eine über Abdullah ibn Umar radiallahu anhum, sie ist daif. Und wir haben eine über Anas ibn Malik und sie ist ebenfalls daif. Und wir sehen, dass diese zahlreichen Überlieferungen, die alle an sich unauthentisch sind, in ihrer Gesamtheit den Eindruck vermitteln, wie manche Ulama gesagt haben, dass dieser Hadith sahih ist. Und deswegen, also das heißt, dass der Prophet a.s. das tatsächlich gesagt hat, die Ohren gehören zum Kopf. Und daraus ergäbe sich, dass man eben die Ohren benetzt, genauso wie man den Kopf benetzt und eben nicht wäscht. Und das ist auch die Ansicht der allermeisten Ulama, rahimahumullahu tabaraka wa ta'ala. Und zu ihnen gehören auch die 4 Imame. Und sie begründen das mit dem vorausgegangenen Hadith. Dann gibt es eine zweite Ansicht unter den Ulama, rahimahumullahu ta'ala, die besagt, dass, lesen wir das mit Hadith, dann erkennen wir daraus, was sie besagt. In einer Überlieferung sagte der Prophet alaihi salatu wassalam folgendes, und zwar in Sahih Muslim. Er sagte, Sajada wajhi lilladhi khalaqah wa sawwarahu fa ahsana suratah wa shaqqa sam'ahu wa basarah. Mein Gesicht hat sich vor demjenigen niedergeworfen, der es erschaffen, geformt und dann schön gemacht hat, sein Gehör und seine Augen hineingesetzt hat. Und das ist die entscheidende Sache. Er sagte, er hat sein Gehör und seine Augen hineingesetzt. Sein Gehör bezieht sich auf das Gesicht. Das heißt, Allah hat das hat das Gehör des Gesichtes hineingesetzt. Und er hat die Augen des Gesichtes hineingesetzt. Deswegen sind manche Ulama, rahimahumullah ta'ala, der Meinung, dass die Ohren als Teil des Gesichtes gelten und nicht Teil des Kopfes. Und was ja offensichtlich ist, denn wenn ich jemanden von vorne anschaue, sehe ich auch seine Ohren. Und dann würde es bedeuten, dass man die Ohren wäscht und nicht nur benetzt. Denn das Gesicht wird gewaschen. Es gibt eine dritte Ansicht unter den Ulama, rahimahumullah ta'ala, die hier eine Fallunterscheidung macht. Und das ist die Ansicht von Imam al-Zuhri, rahimahullah ta'ala. Denn wenn man jemanden frontal anschaut, sieht man seine Ohreninnenfläche. Und deswegen wird die Frontseite mit dem Gesicht gewaschen, nach seiner Meinung, und die Hinterseite mit dem Kopf benetzt. Und die richtigere Ansicht unter den Ulama ist, dass die Ohren zusammen mit dem Kopf benetzt werden, denn der letzte Hadith ist eher so zu verstehen, dass hier die Ohren nur zum Gesicht gezählt werden, weil sie ihm nahe sind. Die Tatsache, dass die Ohren im Hadith von Uthman radiallahu anhu unter anderem nicht erwähnt werden, schließt sie nicht aus. Yani die Hadith, in denen es vorkommt, wie Hadith Uthman, dem der Prophet a.s.w. Den Wudu vollzogen hat, oder in dem die Sahaba den Wudu des Propheten s.a.w. nachmachen, auch wenn sie die Ohren nicht erwähnen, heißt es nicht, dass sie nicht als Teil des Kopfes mitbenetzt worden sind, wovon wir ausgehen. Außerdem geht es in diesem Hadith um das Gehör, das sich im Inneren befindet und nicht um die Ohrmuscheln. Ja, also, das heißt, wenn wir Allah danken, sagen, Sajada wajhi alladhi khalaqahu, das heißt, mein Gesicht hat sich niedergeworfen für denjenigen, der es erschaffen hat, geformt hat und gehört hat, sein Gehör und seine Augen hineingesetzt hat. Sein Gehör, das ist das Gehörorgan und nicht die Ohrmuschel. Und deswegen hat dieser Hadith nichts mit dem Wudu an sich zu tun. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam. Tayyib. Die Gelehrten sind sich darüber einig, und das ist wichtig, dass der Wudu auch dann sahih ist, wenn man die Ohren nicht benetzt hat. Denn einen Teil des eines Rukun nicht umzusetzen, bedeutet nicht zwangsläufig, dass die gesamte Ibadah fasid ist. Die Frage ist nur, ob man dadurch sündigt oder nicht. Gibt es Ulama, die gesagt haben, dass der Wudu fasid ist, wenn man die Ohren nicht benetzt? Ja, das gibt es. Imam Ishaq ibn Rahawayh oder Rahuya. Aber diese Ansicht ist schad. Und sie widerspricht dem vorigen Ijma. Da die Ohren Teil des Kopfes sind, braucht man für sie kein neues Wasser zu schöpfen. Tut man es dennoch, ist es keine Verfehlung. Da man beim Spülen des Mundes, bei der Madmada und der Nase, ist den Schaq, jeweils auch extra Wasser schöpft. Es gibt dafür auch eine Version des Hadith von Abdullah ibn Zayd, radiallahu ta'ala anhu. Eine Überlieferung heißt es nämlich ausdrücklich, فَأَخَذَ لِأُذُنَيْهِ مَاءً خِلَافَ الْمَاءِ الَّذِي أَخَذَ لِرَأْسِهِ. Er nahm dann für seine beiden Ohren anderes Wasser, als er für seinen Kopf genommen hatte. Ja, diese Überlieferung ist eindeutig in der Hinsicht, dass man für die Ohren neues Wasser schöpfen darf oder schöpft. Nur die Ulama, rahimahumullah ta'ala, sind sich über die Authentizität dieses Hadithes uneinig. Imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, sagte einmal, der Hadith ist Hassan, einmal sagte er ist sahih. Imam al-Hakim sagte er ist sahih gemäß den Bedingungen von Bukhari und Muslim. Und andere Imame, wie Imam ibn Hajar, Ibn al-Munzir und al-Albani, alle sagen, der Hadith ist Shad. Shad. Und Shad, liebe Geschwister, bedeutet ja hier, oder wird ja per Definition, dass er eigentlich gar kein Widerspruch ist, oder nicht unbedingt ein Widerspruch sein muss zu dem, was die anderen Imame gesagt haben. Weil ein Hadith kann an sich sahih sein, aber vergleicht man ihn mit anderen Überlieferungen, die noch authentischer sind und die diesen widersprechen, dann sagt man, dann verwirft man die Überlieferung, sagt sie ist schad. Die wäre eigentlich sahih, aber sie widerspricht anderem, was noch authentischer ist. Und nach korrekter Ansicht diese Überlieferung schad, und deshalb ist es keine Sunna zum Streichen für die Ohren neues Wasser zu schöpfen. Das heißt, es reicht also, wenn man mit den nassen Händen oder feuchten Händen vom Streichen über den Kopf die Ohren damit auch einfeuchtet. Bei diesem Vorgang streicht man mit den Zeigefingern das Innere und mit den Daumen das Äußere der Ohren. Und das macht man korrekterweise ein einziges Mal. Eine weitere Frage, die man sich stellen könnte, wie sieht es aus, wenn man sich den Kopf von jemand anders streichen lässt? Man streicht es nicht selbst, sondern lässt sich den Kopf streichen. Die Ansicht mehrerer Muhakkik-Gelehrten lautet, dass der Wudu in diesem Fall sahih ist, unter der Bedingung, dass so etwas beabsichtigt wurde, bevor der Fremde mit dem Masch beginnt. Also käme jemand auf die Idee, einer anderen Person den Masch zu vollziehen, ohne dass er es in Auftrag bekommen hat, dann ist der Wudu ungültig oder der Masch ungültig, weil die Absicht fehlt. Sollte allerdings jemanden dazu beauftragt haben, weil man zum Beispiel krank ist und man nicht den Masch selbst vollziehen kann und man sagt jemandem, hilf mir, streiche über meinen Kopf, dann ist diese Sache in Ordnung. Wallahu tabarak ta'ala a'lam. Es geht nämlich darum, dass der Masch mit Absicht ausgeführt wird. Das ist unabhängig von der Person selbst, denn auch wenn einem Kranken von einem Fremden geholfen wird, ist der Wudu gemäß Ijma' sahih. Dann die nächste Frage, die man sich stellen könnte in Bezug auf den Masch, ist der Masch mit einem nassen Tuch. Das heißt, statt dass man seine Hand benutzt, benutzt man ein nasses Tuch. Richtigerweise ist der Wudu auch gültig, wenn der Masch mit einem nassen Tuch durchgeführt wird. Die Gelehrten sind nämlich sich darüber einig, dass die Gültigkeit des Wudu gewährleistet ist, wenn eine Frau mit feuchten Händen über ihren Khimar Kopftuch fährt, sodass die Feuchtigkeit an ihre Haare gelangt. Allerdings unterlässt man auf diese Weise eine Sunna des Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam. Was ist, nächste Frage, wenn man statt Masch, statt dass man seinen Kopf benetzt, wäscht man ihn? Wäscht jemand den Kopf, statt ihn zu benetzen, zum Beispiel indem er den Kopf in den Regen hält und dabei die entsprechende Absicht hat, ist auch das sahih, denn Waschen ist mehr als Benetzen, auch wenn es keine Sunna ist. Weiterhin können wir aus dem Hadith, der besagt, dass die Ohren zum Kopf gehören, ableiten, dass ein Muhrim seine Ohren zusammen mit dem Kopf unbedeckt lassen muss. Ja, auch interessant. Ein Muhrim ist jemand, der sich im Ihram befindet, also in einer Hajj oder Umrah. Er muss ja seinen Kopf freilassen. Frage, was mit seinen Ohren? Die Antwort lautet, seine Ohren ebenfalls. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Al-Udhunani min Ras. Die Ohren gehören zum Kopf. Oder gelten als Teil des Kopfes. Nächste Frage ist, wie oft streicht man sich über den Kopf? Manche Gelehrte sind der Meinung, dass der Kopf dreimal benetzt wird. Nach Ansicht der Mehrheit allerdings benetzt man den Kopf nur ein einziges Mal. Ja? Also, dass man ihn dreimal benetzt, ist eine Überlieferung über Anas ibn Malik und die Ansicht der Schafi'i und eine Überlieferung über Imam Ahmad, rahimahullah ta'ala. Aber die Mehrheit der Ulama, rahimahumullah ta'ala, das wird überliefert über Abdullah ibn Umar, radiallahu anhuma, eine Ansicht von Salim, dem Sohn von Abdullah ibn Umar, eine Ansicht, und auch die Ansicht von Mujahid ibn Jabr, dem Schüler von Ibn Abbas, und Ibrahim al-Nakha'i, und die Ansicht der Hanafiya, Malikiya und Hanbaliya, sie alle sagen, dass man über den Kopf nur ein einziges Mal streicht. Und darauf weisen auch die Hadithe in Bukhari Muslim von Uthman und Abdullah bin Zayd radiallahu ta'ala anhuma deutlich hin. Und der Sanad der Überlieferung über dreimaliges Streichen ist da'if. Manche Ulama, rahimahumullah ta'ala, waren der Meinung, dass die Überlieferungen über das dreimalige Streichen über den Kopf sich gegenseitig stärken und Daif-Hadithe, die sich gegenseitig stärken, steigen auf zu einem Hadith Hasan li ghayrihi. Das ist richtig, aber unter der Bedingung, dass sie nicht einem Sahih-Hadith widersprechen, wie in diesem Fall. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam. Dann stellen sich noch zwei weitere Fragen für heute, inshallah. Einmal, wie streicht man über lange Haare und schöpft man Wasser für den Kopf neu? Erstmal, wie streicht man über lange Haare? Manche Ulama sagen, dass man bei langen Haaren über die gesamte Länge der Haare streichen muss. Die zweite Ansicht, und das ist auch die richtige Ansicht, sagt, dass dies nicht erforderlich ist, sondern dass man nur die kopfnahen Haare benetzen muss. Warum? Weil Ras, auf Arabisch Kopf, kommt vom arabischen Begriff Tara'us, was die Höhe bedeutet. Und wenn also Haare herunterhängen vom Kopf, dann sind sie nicht mehr oben und nicht mehr Teil des Ra's, Teil dessen, was oben ist. Und deswegen, richtigerweise, benetzt man die Haare, die am Kopf sind, unmittelbar am Kopf sind. Deswegen, man streicht tatsächlich, auch eine Frau mit langen Haaren oder ein Mann mit langen Haaren, streicht vom vorderen Teil seines Kopfes, vom Kopfansatz vorne, bis er rückwärts, bis er hinten am Nacken ankommt. Und dabei drückt man ja mit den Haaren auf die mit den Händen auf die Haare und dann auf den Kopf. Und das war's. Damit hat man das gewährleistet, dass man die kopfnahen Haare benetzt hat. Und beim Masch über die Kopfhaare gibt es keinen Unterschied zwischen Männern und Frauen. Die letzte Frage für heute ist dann, was mit, wenn man den Wudu vollzieht, dann wäscht man sich ja das Gesicht, die Hände und dann streicht man sich über den Kopf. Die Frage ist, schöpft man für den Kopf neues Wasser oder benutzt man die feuchte Hand nach dem Waschen der Hände? Also Hände und der Arme natürlich gemeint. Die meisten Gelehrten sind der Ansicht, dass es eine Sunna ist, nach dem Waschen der Hände neues Wasser zu nehmen, um damit den Kopf zu benetzen. Und der Wudu ist jedoch nach der richtigeren Ansicht unter den Gelehrten auch dann gültig, wenn man das sich noch an den Händen befindliche Wasser für den Kopf für den Masch über den Kopf verwendet. Es ist nämlich immer noch Tahir. Okay, also hier wird auf zwei Sachen hingewiesen. Ja, die eine Sache ist, dass wenn ich meine Hände und Arme gewaschen habe, ist ja meine Hand noch feucht. Und wenn ich mit einer feuchten Hand über den Kopf streiche, habe ich das gemacht, was Allah von mir verlangt hat. Er sagte, wamsahu bi ru'usikum, streicht über euren Kopf, und das habe ich gemacht. Das ist die eine Sache. Deswegen ist das ist der Beweis dafür, dass der Masch über den Kopf mit der noch feuchten Hand nach dem Waschen der Hände gültig ist und ich kein neues Wasser schöpfen muss. Die zweite Sache, die darauf hingewiesen wird, ist, dass das Wasser auch nach dem Verwenden, nach dem Wudu immer noch Tahur ist. Denn wir wissen, wir haben schon die Meinungsverschiedenheit unter den Ulama kennengelernt. Wenn jemand den Wudu vollzogen hat oder den Ghusl vollzogen hat, ist das Wasser, was danach noch übrig bleibt, ja, ist das Wasser, was danach noch übrig bleibt, oder das Wasser, was von einem runtertropft, ist dieses Wasser noch Tahur, also rein und reinigend, oder ist es nur Tahir, an sich rein, aber nicht reinigend mehr? Und richtigerweise schauen wir auf die Eigenschaften des Wassers. Wenn es also weder sein Geruch noch seine Farbe noch sein Geschmack verändert hat, dann ist das Wasser immer noch Tahur. Und wenn es Tahur ist, warum sollte ich es dann nicht benutzen dürfen, um damit über den Kopf zu streichen? والله تبارك وتعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.